Hier erhebt sich das ernsthafte Problem, wie weit die Frage gesellschaftlichen Taktes mit einer Kunstdarbietung verquickt werden kann. Ich maße mir nicht an, diese Sache schon jetzt entscheidend durchdacht zu haben. Es gibt aber bestimmte Kunstwerke sehr hohen Ranges, die in diesen Gesellschaftsmaßstab nicht hineinpassen. Wollen Sie solche für die Öffentlichkeit notwendige Aussprecher neu geformter Empfindungen einfach ausschließen? Hier scheint das wahre Problem zu liegen. Wir dürfen von der Produktion nicht Begabungen ausschließen, die revolutionär und eruptiv das aussprechen und empfinden. Und zwar schon heute sagen, was in 30 oder 40 Jahren allen geläufig ist. Die daran Anstoß nehmen, solange es gewagt klingt.